Die Zeit, es ist 8 Uhr und gleich 50 Minuten. Es ist die gefühlt 1000. Biografie über einen Mann, der nicht nur Politiker in allen möglichen Ämtern gewesen ist, sondern auch mit einem Literaturnobelpreis geehrt wurde. Brauchen wir die aber wirklich? Noch eine Winston Churchill-Biografie, 50 Jahre nach seinem Tod am 24. Januar 1965? Immerhin hat jetzt ein Mann eine solche weitere verfasst, dessen Namen auch für Aufmerksamkeit sorgen durfte. Und als ich las, ein gewisser Boris Johnson hätte eine Churchill-Biografie verfasst, da dachte ich, der heißt ja genauso wie der Londoner Bürgermeister. Tja. Es ist der Londoner Bürgermeister. Der Churchill-Faktor hat er sein Buch genannt. Klaus Pokatzky hat es wie schon sehr viele andere Bücher über Winston Churchill gelesen. Hat denn dieser Boris Johnson, der ja als Hofnarr der britischen Gegenwart gilt, da etwas Neues rausgefunden über den altbekannten und viel beschriebenen Politiker? Nichts wirklich Sensationelles. Also wir kriegen natürlich den Langschläfer, der seine engsten Mitarbeiter im Bett empfängt oder in der Badewanne liegend Texte diktiert. Wir kriegen den Trinker, den weltweit besten Werbeträger für die Segnung des Alkohols. Wir kriegen den Zigarrenraucher, was neu für mich ist allerdings, dass er 250.000 kubanische Zigarren im Laufe seines Lebens gepafft haben soll. Unglaublich. Wobei, und da kommt jetzt wieder eine dieser wunderbaren Anekdoten, er die zum großen Teil gar nicht zu Ende geraucht hat, sondern auch weiter verschenkt hat. Es gab so einen Die Angerauchten. Es gab einen Zeitungsverkäufer in London, wo er einmal in der Woche am Donnerstag, glaube ich, nachmittags den Evening Standard holte. Der wollte kein Geld von ihm, weil er natürlich auch ein Fan war. Und dem hat er dann seine gerade angerauchte Zigarre in die Hand gedrückt. Der wollte eben, wie gesagt, kein Geld und hat die dafür gekriegt. Und dann gibt es das, sind natürlich unentwegt wieder diese Anekdoten. Eine der schönsten, wo es natürlich auch um Alkohol geht. Eine Labour-Abgeordnete hat 1946 ihm mal zugezischt im Parlament. Winston, Sie sind betrunken. Und darauf hat er gesagt, Madam, Sie sind hässlich, während ich am Morgen wieder nüchtern sein werde. Schöne Story. Aber was ist das für ein Buch? Ist das nun eine Ansammlung von Schnurren, die der Londoner Bürgermeister da zusammengetragen hat? Nein, ich würde sagen, es ist so ein spezielles Genre der Biografie. Es ist eine Charakterstudie mit biografischen Zügen. Also wo alles von Churchill natürlich drin ist. Alle Rollen, die er ja nicht gespielt hat, sondern wirklich mit ganzem Leib und ganzer Seele ausgefüllt hat. Den Soldaten und späteren Kriegsherren, den Journalisten und Autor von 31 Büchern, Literatur-Nobelpreisträgern. Den Sozialpolitiker und sozialen Menschen, der als Sozialpolitiker den Wohlfahrtsstaat als liberaler Minister Anfang des Jahrhunderts zu begründen geholfen hat und so weiter, den Maler, Trinker, Zigarrenpaffer. Er macht es aber nicht chronologisch, sondern versucht eben dieses so thematisch zu bündeln und geht das so an. Und dann aber ist es immer wieder die Verteidigungsschrift gegen alle Churchill-Gegner und vor allem auch gegen die Churchill-Vergesser. Und da ist er dann nicht immer so ganz überzeugend. Ansonsten wirklich richtig, auch mit Tiefgang und so. Aber wenn ich etwa so daran denke, Churchill als Kolonialminister Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts trägt wesentliche Mitverantwortung für diese völlig willkürlich gezogenen Grenzen im Nahen Osten. Und selbst da versucht er ihn so richtig aus der Pfanne zu hauen. Also dazu bekennt er sich aber, das sagt er ganz offen. Also nochmal so eine Mischung, Charakterstudie, biografische Züge und dann aber der Anwalt, der hier richtig, als stünde er vor Gericht, Churchill aus dem Feuer rausholt und sich vor ihn stellt und neben und hinter ihn. Das heißt, er ist eindeutig parteiisch. Aber wie hat er nun dieser Politiker, den man ja öfter mal nicht abnimmt, dass er ein Konservativer gibt, ich meine Boris Johnson, über den anderen Politiker geschrieben? Ich würde eher sagen, hier hat der ehemalige Journalist Boris Johnson, der ja beim Daily Telegraph und beim Spectator, den hat Spectator da rausgegeben, Daily Telegraph hat er gearbeitet, war Brüssel-Korrespondent, der hat über den ehemaligen Journalisten Winston Churchill dann eher schon geschrieben. Und wenn schon ein Politiker bei einem Politiker, da dürfen wir nicht vergessen, die fallen beide völlig aus dem Rahmen der Konservativen heraus. Churchill war seiner konservativen Partei ja auch nicht treu. Der ist zwischendurch zu den Liberalen und dann wieder zurück zu den Konservativen. Ich würde eher dann so sagen, da hat ein Exzentriker über einen anderen Exzentriker geschrieben. Oder nein, ein Exzentriker hat dem Großmeister aller Exzentriker die Liebeserklärung verfasst. Trotzdem ein Lesevergnügen oder gerade deshalb? Unbedingt. Das ist so rasant und locker geschrieben und so offen parteiisch, was ich eben so schön finde. Und dann aber auch wieder mit Ironie und eben nochmal mit Tiefgang. Also Boris Johnson hat nicht nur selber unendlich viel gelesen über Churchill, er hatte auch seine Assistenten und Historiker, die bei den Recherchen zugearbeitet haben. Und wenn es mal so Anekdoten gibt, wo er sich nicht 100% sicher ist, dann wird das auch ganz, ganz offen geschrieben. Nun könnte man ja meinen, dass der Autor Johnson auch ein bisschen damit liebäugelt, auch so sehr in die Geschichte einzugehen wie sein Objekt, wie Churchill. Ja, ich kann nur sagen, er beschreibt Churchill als das Enfant terrible der konservativen Partei. Und seine Exzentrik Churchills, das ist die idealtypische Verkörperung des britischen Nationalcharakters. Johnson wird ja heute schon als der neue Bannerträger der Konservativen, als die Zukunft der Tories, der Konservativen nach David Cameron beschrieben. Und wenn er tatsächlich Premier werden sollte und er macht seine Arbeit da nur halb so gut, wie er das Buch geschrieben hat, dann kann ich nur sagen, tu Felix Britannia. Klaus Pukatzki über Boris Johnsons Biografie Der Churchill-Faktor aus dem Englischen übertragen von Norbert Juraschitz und Werner Roller. Erschienen ist er bei Klett-Cotta, diese Biografie, 472 Seiten zum Preis von 24,95 €. Und eine kleine Kritik finden Sie natürlich wie gewohnt bei uns auch im Netz unter deutschlandradiokultur.de. Und das war's dann von Studio 9 am Morgen. Nach 9 Uhr erwartet Sie meine Kollegin Ulrike Timm und sie hat den Kapitän des privaten Seenotrettungsschiffes Ingo Wert zu Gast, um in der Sendung im Gespräch zu erfahren, wie seine Eindrücke auf der Sea-Watch nachwirken. Ihnen noch einen schönen Tag mit Deutschlandradio Kultur, wünscht Liane von Billerbeck. Machen Sie es gut.